Düsseldorf, 24. August 1959. Lieber Peter, Düsseldorf, das ist nun wirklich eine Saustadt. Und das Theater eine Institution der Schneemenschen in seiner holden Dämlichkeit. Es scheint tatsächlich mehr gesamtdeutsche Möglichkeiten zu geben, als man zu hoffen fürchtet. Das ewig Gute, ewig Schöne, ewig Wahre scheint nur noch ausrottbar mittels edler Theaterbrandstiftungen und opfervollen Sodomievollzugs auf allen Boulevards zur Mittagszeit. Natürlich hat auch die Dämlichkeit ihre schönen Seiten. Und ich glaube schon, dass man die Leute bescheißen kann, wenn man sie sich nicht zu sehr anstrengt. Auch die Bescheißerei verlangt Einfachheit. Wie ist das denn mit einem schönen Theaterschreibestück von dir, mit garantiert 75 Sätzen, die man schon oft bei Schiller und so anderen höheren Dichtern gelesen hat? Und natürlich modern und wenn es geht, mit einem Schuss Magischem. Da kann dann auch Realismus bei sein. Ich habe gar nichts gegen Realismus, wenn der nicht übertrieben wird. Schreib mir doch mal, was du machst. Vielleicht kann man das wirklich dem Strux verkaufen. Geld hat er ja nun wirklich. Ich sitze den ganzen Tag in meiner Bude. Die besteht aus einer Stube, Bad und kleinster Kochnische für 200 und tippe so an meiner Seite rum. Ich warte für den Oppenheimer Stoff auf Bücher aus Amerika und habe dazwischen eine andere Fabel gemacht, die jetzt mal ein bisschen liegen muss, damit man sieht, ob sie stinkt oder nicht. Die Erzählung ist fertig und meistens denke ich, dass sie was taugt und manchmal auch wieder nicht. Du tust mir wirklich fehlen, als ein Mensch, der weiß, was das Publikum nicht will. Wann ist denn der Termin von Die Sorgen und die Macht? Ich möchte gerne dabei sein, wenn das auch natürlich nichts nützt. Schreib mal ein bisschen was, wo man sich schön ärgern kann. Grüß die Anna schön, herzlich, dein Heiner. Berlin, 3. September 1959. Lieber Heiner, was machst du denn bei den Schneemenschen? Ich vermute, du hast einen guten Grund, dort zu sein, wo deine liebe Frau nicht ist. Wenn das der Fall ist, erwarten wir einen Bericht über das Liebesleben der Schneemenschinnen. Oder heißen sie Schneeweiber? Warum schreibst du ein anderes Stück als das Oppenheimer Stück? Es wird ja doch nicht gut. Mein Stück, welches bekanntlich sehr gut und also weder für Strux noch für irgendwen anders auf der Welt brauchbar ist, wird zurzeit ganz flott geprobt, mit Abendproben und allen Schikanen. Ich habe auch noch das und dies geändert, aber nur für die Kunst, nicht für die Bravheit. Lore sagt, dass du Ende September zurückkommst. Da werden wir sehr wahrscheinlich in Prag sein. Gruß von der Anna, schönstens Peter. Düsseldorf, 2. Dezember 1959. Lieber Peter, es ist ein Kapitel düsteren Schwachsinns, dass ich bei hiesigen Schneemenschen eine Bleibe nehmen muss, verscheucht von dortigen Schneemenschen, die sich in großer geschichtlicher Verwirrung verlaufen haben müssen und in allerlei Vermummungen auf Nicht-Schneemenschen Jagd machen. Was ich probiere ist, mich hiesigen Schneemenschentums zu enthalten. Ich glaube, es geht. Gegenwärtig bin ich noch in Düsseldorf und schreibe am Stück. Ich habe mit Strux bis heute keine andere Abmachung, obwohl er mir jetzt ein anderes Angebot gemacht hat. Ich weiß noch nicht, ob ich es annehme. Es gäbe nur finanzielle Gründe, das zu tun. Vorige Woche war ich in München, das schon eine ganz andere Stadt ist. Ich habe da zwei interessante Verhandlungen geführt. Ich hoffe, dass ich bald nach München übersiedeln kann. Ich war auch bei Pavel, der dich herzlich grüßen lässt, weil ich dem Drei-Masken-Verlag meine Stücke verkauft habe, soweit sie nicht noch bei Henschel liegen. Die Leute bei Drei-Masken sind wirklich angenehm. Was die Geschäfte angeht, so bin ich ganz zuversichtlich. Die Konkurrenz ist ja nicht stark. Was machen deine Sorgen? Vorerst wird wohl vorwiegend die Macht gespielt. Machst du die Oper aus Herzog Ernst oder schreibst du was anderes? Die Anna mag ich gar nicht fragen, die Faule und sich Stimmung leistende. Ich wollt, ich könnt euch bald besuchen. Es gibt in Düsseldorf keine Leute, die man besuchen will. Wenn ich mein Zeug erledigt habe, kann ich sicher mal nach Berlin kommen. Oder habt ihr mal was in dieser Gegend zu tun? Schreibt mal. Herzliche Grüße dir und Anna, dein Heiner. Berlin, 12. Dezember 1959. Lieber Heiner, ich finde, was du schreibst, nicht lustig. Wenn sich wer wo Stimmungen leistet, bist du das. Und dein Verhalten geht in keiner Weise von deinem Gehirn aus. Vielleicht hast du auch keins. Oder kein großes. Nun befindest du dich in einem Land, wo kulturpolitische Differenzen gesundheitsschädlicher sind als in unserem. Was wirst du machen? Deine Zukunft ist objektiv ungewiss und schwer voraussagbar. Vielleicht wirst du dummen Doktor in Mexiko. Vielleicht wirst du Schnulzenschreiber in München. Vielleicht wirst du Vortragsreisender und informierst nicht überraschte Rundfunkhörer darüber, dass der Sozialismus in der DDR der wahre Sozialismus doch eben nicht sei. Ich setze diese dritte Möglichkeit ganz real. Es gibt da Mechaniken, die bedeutendere Defraudanten als dich so weit gebracht haben. Glücklicherweise hilft man dir hier, das zu vermeiden. Ich wünsche dir sehr, dass es dir gelingt. Ich wünsche dir, dass du die Möglichkeit hast, ohne größere Gangstereien am Leben zu bleiben und was Erträgliches zu produzieren. Ich bin da nicht optimistisch. Grüß die Lore. Ich antworte so spät, weil ich eine Stirnhöhlengeschichte habe seit ein paar Wochen. Schönstens Peter. Büderich, 25. Dezember 1959. Lieber Peter, wenn dann nichts mitzuteilen ist als ödes Propagandistengewäsch, dann wollen wir das lassen. Auch das Messen von Gehirngrößen wollen wir getrost Dritten überlassen, wenn die Arbeit getan ist. Ich bemerke und du hast bemerkt, dass ich über Persönliches rede. Schönstens dein Heiner. Büderich, 31. Oktober 1960. Lieber Peter, es ist Zeit vergangen und ich schlage vor, für eine Weile so zu tun, als seien unsere beiden Briefe nicht geschrieben worden. Du siehst, dass ich nicht unbelehrbar bin, deutscher Philosophie und deutscher Geschichte gegenüber. Was arbeitest du? Was arbeitet die Anna? Ist die Herzog-Ernst-Oper noch ein Plan? Machst du das Konzernstück? Es ist mir eine Zeit schwer gefallen zu arbeiten. Jetzt geht es. Ich habe die Zeit zu überbrücken aus Hund des Generals ein Prozessstück gemacht, mit gewissen Mitteln der Piscator-Bühne profitierend. Mit dem Oppenheimer bin ich ziemlich weit und ich bin dabei, für Langenmüller eine dritte Kriegsgeschichte zu machen. Nach außen hin lebe ich ganz gut und ich hoffe von dir ein Gleiches. Ich werde mir Herzog Ernst ansehen. Wirst du da sein? Sei herzlich gegrüßt, grüße die Anna schön, dein Heiner. Berlin, 7. November 1960. Lieber Heiner, von deinen Plänen höre ich mit Vergnügen. Ich habe sowohl auf General wie auf die Novellen wie auf den Oppenheimer Stoff viel gehalten und ich wünsche dir Lust und Ernst zu diesen. Am Ende gelingt es dir noch, dich vom sozialistischen zum bürgerlich-progressiven Schriftsteller emporzuarbeiten. Es wird noch was aus dir in unserer Welt. Ich bin, wie du weißt, der Meinung, dass dein Mittel, dieses Ziel zu erreichen, ganz übertrieben und auch wenig fein war. Ich bin im Begriff, ohne alle Kosten die gleiche Würde zu erlangen. Aber der Mensch, versteht sich, strebt nur, solange er irrt. Uns geht es seit etwa einem Jahr, seit der Sorgenpremiere, ungewöhnlich gut Das DT zahlt mich als Theaterdichter, sodass ich nichts Gedichtetes mehr vorzeigen muss. Ich bin Anfang Dezember zum PEN-Kongress in Hamburg am 17.02. einem Vortrag in Hannover. Man wird sich sehen. Also schöne Grüße an dein armes, verschlepptes Weib. Herzlichst, Peter. Büderich, 24. Dezember 1960. Lieber Peter, die Weihnacht im Herzen, Karpfengeruch in der Nase, die Journale unserer Vaterländer studierend und von diesen in die bedeutende Frage verstrickt, wer wem die meisten Päckchen geschickt hat und wo die Weihnachtslichter freier und friedlicher brennen, ziehe ich den Heine vor, den Romanziero, und lese in der Disputation des Rabbi und des Mönch, wo der Rabbi sagt, was Gott kocht, ist gut gekocht. Mönchlein, nimm jetzt meinen Rat an, opfre hin die alte Vorhaut und erquick dich am Leviathan. Worauf der Mönch repliziert, gestützt auf Thomas von Aquino, den großen Ochsen der Gelehrsamkeit, Christus ist mein Leibgericht, schmeckt viel besser als Leviathan mit der weißen Knoblauchsoße, die vielleicht gekocht der Satan. Das schrieb der alte Hund, als er an dem schönen Markknochen der Fortdauer nach dem Tod herumnagte. Auf welche Altäre ist die Literatur unseres Jahrhunderts heruntergekommen? Werden wir das Land sehen, in dem zu Weihnachten Heine gelesen wird, öffentlich? Nicht mal der heilige Hegel kann so viel Optimismus in Vorrat schaffen. Wir werden uns natürlich durchhuren, du siehst die Ziele sehr präzise. Vor den Schulbüchern bewahren werden uns immerhin die Zoten. Und die Rückfälle auch, so hofft man. Eines Tages werden die Bücher sowieso gelesen werden wie Polizeiberichte, und das ist ein Fortschritt. Ich freue mich sehr, dass es dir gut geht, und ich freue mich sehr, dass du fleißig bist. Ich bin sicher, dass deine Zeit kommt, wenn du kaltblütig bleibst. Zu dem Strux habe ich ein sehr schönes Arbeitsverhältnis gefunden. Leider endet diese harmonische Zusammenarbeit im Januar. Da mache ich hier fort, und zwar nach München. Ich habe eine feste Abmachung mit dem Fernsehen, die mir genug Zeit zum Schreiben lässt. Ich schreibe eigentlich bloß, weil ich zu allen anderen Verrichtungen noch weniger Lust habe. Schreiben ist eine der solidesten Selbsttäuschungen. Das ist nicht nur kokett gesagt, aber kokett natürlich auch. Das kommt, ich kann mit niemandem reden. Da entsteht die Philosophie des selbstständigen Kleinproduzenten, ehe man sich's versieht. Meine bekannten Herzensdefekte werden mich vor dem Ärgsten bewahren, vor diesem wehleidigen Nonkonformismus des leeren Kopfes hiesige Herzensergießungen. Im Gegenteil, wie war denn der Strittmatter, der lautmalende Poet der? Hat der Bayerl sein Stück fertig? Hat der Müller was Neues gemacht? Wann vor allem wird man dich sehen? Lasst euch ein gutes neues Jahr wünschen, seid gegrüßt von Lore und mir, herzlichst dein Heiner. Berlin, 11. Januar 1961. Lieber Heiner, du gehst, schreibst du nach München. Es ist wahr, in München ist mildere Scheiße als die Ruhrscheiße. Aber Scheiße ist da auch. Die einzigen Menschen, die sie zurzeit da haben, sind die Drechsel und den Schumacher lasse ich weg. Diese ganz neutralen Länder, in die jetzt emigriert wird, Bayern, Italien, Norwegen, Österreich etc., sind doch nur erträglicher, weil die noch nicht richtig reif sind. Aber reif werden die auch. Neuigkeiten, Strittmattern habe ich nicht gesehen, aber öffentlich beschimpft. Umsiedlerin hat nach Angaben des Autors eine Länge von bereits 6 Stunden erreicht. Wenn die Kulturella sich hier nicht ändert, wird das ein Passionsspiel. Grüße an die Lore und bleibe fleißig. Ein Mensch, der nicht arbeitet, ist ein Affe. Schönstens, Peter. München, Otto Brunn, 24. April 1961. Lieber Peter, Im Theater, soweit ich sehe, ist gegenwärtig gar nichts, was mich nicht wundert und was mich nicht mehr kränkt. Das Schöne ist, es verfällt so langsam vor sich hin, dass es niemand bemerkt und eines baldigen Tages nur noch ewig ist, also gar nicht mehr. Da schreibe mal schön für die Ewigkeit und ich mache das auch. Ich habe eine Fabel von einem Don Juan-Stoff, die ich nach dem Oppenheimer machen will, und da rechne ich mir pornografische Chancen in einer klassenlosen Gesellschaft aus. Mit getrennter Post schicke ich dir Ganovenfresse und Hund des Generals, das in Essen mit Piscato als Regisseur kommen soll. Ich klopfe das Stück aber nochmals durch. Es ist jetzt noch ein ziemlich zähes Steak. Was kannst du mir denn schicken? Ist das Fernsehdings fertig oder hast du sonst was Neues? Schick mir doch deine Stücke, ich habe sie nicht mehr. Wenn du etwas für meine marxistische Bildung tun willst, dann schicke mir Novitäten, wenn es die gibt. Grüß die Anna schön und sie hat mich jetzt lange genug mit Verachtung gestraft. Ich glaube, ich bin früher in Berlin, als ihr in München seid. Das schreibe ich dann. Herzlichst, dein Heiner. Berlin, 25. Mai 61, lieber Heiner, deine Anforderung nach neuen Werken von mir hat mich in einige Verlegenheit geworfen. Ich erinnere mich sehr deutlich an gehabte große Mühen und verwendeten großen Fleiß in den letzten 2 Jahren, aber merkwürdigerweise habe ich gar nichts gemacht. Also was, da ist das Kinderbuch, da ist das Fernsehdings, welches inzwischen trotz nicht gemilderter Obszönitäten angenommen ist. Ich war bereit, die Sache platzen zu lassen, obwohl es sich um meinen Lebensunterhalt fürs ganze Jahr handelte. Aber Tugend siegt immer. Natürlich, sie hatten schon 3000 Mäuse in dem Geschäft stecken und wussten nur nicht, wohin sie die abbuchen sollten. Dann ist da Sorgen, woran ich eben sitze. Ich streiche das Wort Sozialismus, wo immer ich es treffe, und setze jedes Mal an seine Stelle einen Gedanken. Auch verbessere ich stark die Fabel und die Verse. Das Stück bleibt ein proletarisches Familiendrama in iflandischer Manier, aber es ist jetzt so geworden, dass es mich nicht mehr geniert. Endlich habe ich ziemlich weit vorangetrieben das Tasso-Drama und die Oper und ich habe vom DT den Auftrag, einen Aristophanes neu zu schreiben. Mit ersterem und letzterem hoffe ich, dieses Jahr fertig zu sein. Leider bin ich jetzt schon zusammengebrochen und vertrottelt. Mir ist das Blut aus dem Gehirn herausgefallen, offenbar wegen Unterblutdruck. Und ich arbeite seit 2 Wochen nichts und fresse Pentetrin und bürste meine Glieder. Dieses Land genügt mir als Grund, nicht zu schreiben. Da brauche ich nicht noch auch eine Krankheit. Wo ich schreiben kann, singt der Weise, da ist mein Vaterland. Leider verabsäumt er es, die Himmelsrichtung dazu zu singen. Wo kann ich? In dem beigefügten Theater der Zeit Heft kannst du lesen, dass außer dir und mir auch Knaut ein missverstandener Dichter ist. Ich finde es spannend, darüber nachzugrübeln, ob man ein Genie ist oder ein Esel. Allerdings gelang ich immer zu dem Resultat, dass ich ein Genie bin. Bayerl ist keins. Der Anna geht's gut, sie grüßt, sie schreibt mit einigem Fleiß ihr Lumumba-Drama. Grüße an Weib und Kinder, Peter. München, 30. Mai 1961. Lieber Peter, deine Post war eine reine Freude und der Aufsatz ist sehr schön. Du weißt, dass jeder deiner Aufsätze eine große Wirkung hat, nämlich eine hassvermehrende, da der Hass bekanntlich auf der Dummheit wächst, wie der Typhus auf Agar-Agar. Es macht Spaß, der Dummheit in immer neuen Varianten zu sagen, dass sie dumm ist. Das ist eine der Hauptvergnügungen des Schreibens, scheint mir. Sachlich. Du unterlässt den Hinweis auf ein bedeutendes Anwendungsgebiet des Jambus, nämlich in der zitierenden Schreibweise der Parodie. Eine Frage: Ist der Jambus nicht auch vielleicht im Kommen, weil er geeignet ist, einer Wirklichkeit dort Größe zu geben, wo diese fehlt? In diesem Sinne wäre er dann nur eine Variante des hiesigen apologetischen Versdramas und seine Verfeinerung eine verfeinerte Apologetik. Warum reizt übrigens der Jambus so besonders? Nicht durch die Ehrwürdigkeit, mit der er Lügen verbreitet hat? Der ist doch mit der Obrigkeit fast identisch, in Deutschland wenigstens. Er scheint mir historisch einfach zu diffamiert, um Neuigkeiten zu transportieren. Er ist nicht mehr glaubwürdig. Deshalb mein Hinweis auf ein von dir nicht behandeltes Anwendungsgebiet. Er hat was von Stanislawskis Schauspielkunst für das revolutionäre Theater. Ich nehme nun natürlich an, du machst den Tasso in Jamben und natürlich in Demontierten. Warum machst du an Sorgen rum? Denkt das Theater noch an eine Aufführung? Herzliche Grüße der Anna und dir, dein Heiner. Berlin, 24. Juni 61, lieber Heiner, ich bin ein bisschen müde und nicht ganz aufgelegt zu deinem Brief, mich ordentlich zu äußern, ich meine in der Jambus-Frage. Ich bin, um das kurz zu sagen, nicht interessiert an der Parodiefunktion des Verses. Die ganze Parodiererei scheint mir ein zu leichtes Vergnügen zu sein und ein von den Zwanzigern erledigtes und ein bürgerliches. Denn Parodie ist Kritik von gleicher Ebene aus, ist ein noch zur Kenntnis nehmen. Gibt ein langes Essay von mir, das in Prag herausgekommen ist, für dich unlesbar, weil sie es nach ihrer Gewohnheit auf Tschechisch gedruckt haben. Es ist aber das Missing Link zu dem Verseartikel. Es besagt etwa, dass Restaurationen eine Kunst machen, die idealistisch ist und schön. Revolution hingegen eine, die idealistisch und hässlich ist. Und dass es dann noch ein Tertium gäbe, nämlich klassische Zeiten, deren Kunst realistisch und schön. Mit klassischen Zeitläuften meine ich solche, wo gerade keine Politik nötig ist, also die Zeit von Shakespeare oder unsere DDR-Zeit. Außer auf diesen Überlegungen basieren alle meine neueren Theorien auf dem Satz von Havemann: Wer nicht macht, was er will, ist ein Idiot. Du hast recht, Jamben sind identisch mit der Obrigkeit. Die Obrigkeit bin ich. Heute war die erste Sitzung des neuen Schriftstellervorstands, welcher die Ehre hat, mich zu seinen Mitgliedern zu zählen. Ich habe mir erlaubt, die Sitzung zu eröffnen und zu sagen, dass bei uns die sowjetische Literatur unterdrückt wird und dass unsere Kultur sozialistisch plus bürokratisch plus apparatisch sei, zum dumpfen Grausen von Abusch und Gottsche. Mir ist aufgefallen, wie freundlich man über dich redet. Ich hatte irgendeinen Grund darzulegen, dass Esel ein tief sozialistisches Stück sei, und Abusch pflichtete mir vollkommen bei. Mein Fernsehbums kommt, falls nicht noch die Sitte siegt. Am 4.7. Wir wollen unsere Wohnung tauschen, klappt aber nie. Küsse an Lorchen, schönen Sommer, Peter. Berlin, 29. Juli 1961. Lieber Heiner, wenn du schon ein guter Schriftsteller zu sein drohst, so bist du doch ein schlechter Arzt. Warum sagst du mir nicht, was ich dagegen tun soll, dass mir bei Tiefdruck nichts einfällt? Das moderne Wetter besteht zu 93% aus Tiefdruck. Das kann ich mir nicht leisten. Sag's mir. Sonst im Osten nichts Neues. Schöner Urlaub im schönen Ungarn. Ich habe meinem Übersetzer dort den Hund angedreht. Sorgen ist fertig, heißt jetzt neue Sorgen, ist dramaturgisch verbessert, stark verschlechtert hinsichtlich der Aufführbarkeit. Einen Kuss für Lore, schönste Grüße, Peter. München, 17. August 1961. Lieber Peter, es ist eine Sauerei, dir 2 Monate nicht geschrieben zu haben. Die Erklärung liefert meine erworbene Faulheit, von der ich infolge schlechten Gewissens nichts habe. Um viel zu schreiben, muss jemand seine täglichen Cretin-Stunden haben. Ich hoffe, sie kommen bald. Da wird mich auch wieder was interessieren. Die Lüge fast aller Literatur besteht ja darin, die Stupidität abenteuerlich zu machen. Leider genügt es nicht, das Abenteuer als stupid, als interessenmechanistisch zu beschreiben, was ich gegenwärtig mache, wenn es mir gelingt, mich in Gang zu bringen. Ich bin ein gutes Beispiel für die Selbstentfremdung des entrüsteten intellektuellen Kleinproduzenten. Aber auf den Markt muss ich gehen und die Entrüstung, dass Wahrheit nur verkäuflich ist, wenn sie der Käufer nicht herausriecht, ist lächerlich. Hat das mit deiner interessanten Hypotonie und deinem Wettertiefdruck zu tun? Ich nehme in diesem Falle eine Mischung von Strychnin und Atropin und Ephedrin und Koffein und Luminal. Ich weiß nicht, ob du das verträgst, aber ich lege eine Pille bei, probier mal eine Hälfte, ob dir das hilft. Wenn ja, schicke ich dir ein Rezept. Ephedrin allein kann auch nützlich sein. Ich rede nicht von Wechselduschen, Schwimmen, Massagen, absteigenden Bädern. Das machst du doch nicht. Ein absteigendes Bad geht so. Du badest in normalem Badewasser, 37 Grad, gibst allmählich kaltes Wasser dazu bis auf 27 und bürstest dir dabei die Extremitäten rasch und in langen Strichen mit einer ziemlich harten Bürste. Kannst du auf dem Kopf stehen, wenn dir Anna die Beine festhält? Versuche das. Erst sekundenweise und steigere das auf einige Minuten. Möglicherweise hilft das. Schließlich kannst du wöchentlich ein Saunabad mit Birkenrutenklopfmassagen und Abschreckungen mit kaltem Wasser probieren. Vielleicht ist dir da die Hypotonie lieber. Ernstlich, ein gelernter Wasseronkel scheint mir in deinem Fall die beste Therapie machen zu können. Das müssten Sie in Berlin am Institut für naturgemäße Heilmethoden haben. Ganovenfresse redigiere ich, sobald die letzte Erzählung fertig ist. Da gibt es noch Stellen, die kraftmeierisch sind statt intelligent. Weißt du einen besseren Titel? Mir ist keiner eingefallen. Neue Sorgen als Titel ist aber auch kein Schlager. Kannst du mir die neue Fassung schicken? Wie weit ist die Anna mit ihrem Stück? Die Lore bedankt sich für den Kuss und wir möchten euch bald sehen. Herzlichst, dein Heiner. 7. September 61. Heiner, Liebling, neue Sorgen ist kein Titel, sondern was ich damals für einen Sachverhalt hielt. Indessen ist eine ganz merkwürdige Drehung eingetreten. Alle finden diese Fassung hervorragend. Das Phänomen hat aber 2 Gründe. Erstens ist das Stück wirklich viel besser geworden und diese Trottel hielten jedes ästhetische Unbehagen, das sie fühlten, für ein politisches. Und zweitens herrscht hier eine große Freiheit. Die Grenzschließung hat natürlich einen Volkszorn hervorgerufen, aber zugleich eine echte Fröhlichkeit bei allen, die dafür sind. Diese Fröhlichkeit äußert sich auch in der Überzeugung, dass der innere Mist jetzt ein Ende haben müsse. Vielen Dank inzwischen für deine Rezepte, in denen mit Wasser gekocht wird, dass absteigende Bäder für absteigende Dichter gut sind, hatte ich schon vernommen. Und ich tat's. Auch bürsten tue ich mich, und andere Damen. Auf den Kopf will ich mich nunmehr ebenfalls stellen, aus Realismusgründen. Scheint mir eine interessante Negation des Marx-Hegelschen Verhältnisses. Es hat mir, was du schreibst, viel geholfen, denn ich sehe nun, dass ich keine anderen Doktoren mehr zu fragen brauche. Es hängt trübsinnigerweise wirklich alles von mir ab. Ich bin zufrieden und in Gnade, was ich dir alles sehr wünsche, und die Anna lässt grüßen, schönstens Peter. München, Oktober 4. 1961. Lieber Peter, schönen Dank für deinen Brief. Als nachdenklicher Mensch, der von seinen Freunden gedankliche Übereinstimmung nicht fordert und auch als fettleibig-faule Hamlet-Natur im Kleinproduzentenbereich, habe ich mir Zeit gelassen, ihn zu beantworten. Deine gemalten Perspektiven scheinen mir wenig Realismus zu enthalten und die Fröhlichkeit des Volkszorns scheint mir nicht ohne weiteres eine revolutionäre Haltung. Man kann Volkszorn ja auf ganz verschiedene Weise begegnen. Man kann die Löcher zukleben, aus denen er gemeinhin entweicht. Man kann auch das Volk abschaffen, um nur die beiden geschätzten, radikal-idealistischen Lösungen zu nennen. Dazu braucht man idealistisch gebildete Unteroffiziere und dich leider nicht. Ich hoffe natürlich, dass du Recht behältst, nicht ich. Ich bin schlecht informiert, nämlich nicht durch den Augenschein, durch größere Entfernung, auch weniger illusionsempfänglich allerdings. Dass du gespielt werden sollst, ist eine überaus gute Nachricht und ich bitte dich um den Aufsatz über Lieder zu Stücken, weil ich da eine leere Stelle in meiner Ästhetik habe. Im Gegensatz zu mir kannst du bekanntlich sehr gute Lieder machen, aber natürlich nicht über jeden Gegenstand. Pavel, der sehr zu dir hält, meinte, dir fehlten die fröhlichen Stunden des Gewehrreinigens. Sei nicht so ein trotziger Junge und sage mir nicht, wie Weiland Hermlin, dass gerade das ein gutes Lied sei. Meine Erzählung hat sich definitiv als Roman erwiesen. Es ist eine schreckliche Misere, unverhofft in einer Romanarbeit zu stecken, wo ich den Termin für die Erzählung schon überschritten habe und ich im Dezember den Oppenheimer zu schreiben anfangen muss. Die Vorarbeiten sind gemacht und ich muss ein Fernsehdings des Stoffes im April abliefern. Dir und der Anna, gesundes Dichterglück. Herzlichst, Heiner. Berlin, 14. November 1961. Lieber Heiner, das Lied, das du nicht liebst, liebst du deshalb zu Recht nicht, weil es nicht gut ist. Aber ich bereue nicht, es gemacht zu haben. Du kannst Paveln ausrichten, dass ich keine Tätigkeit mehr verabscheue als das Gewehrreinigen. Aber die armen Leute, um die es sich handelt, reinigen doch ohnehin Gewehre. Warum sollen sie nicht dabei auch noch was singen? Natürlich bin ich für die Existenz von Kampfgruppen und natürlich für die Mauer. Man kann nicht für die DDR sein und gegen die Mauer. Ohne die Mauer wären wir schon längst kaputt. Ich sage ja nicht, dass das für uns spricht, aber es ist so. Die Anna ist allen Medizinen gegenüber immun wie ein Kartoffelkäfer. Ihr Kreislauf ist seelisch und ihre Seele weint. Was ihr nur hilft, sind neue Kleider. Diese Therapie hat mich wieder schöne Mengen Gelds gekostet. Viele Grüße an die Lore, schönstens der Peter. München, 10. Februar 1962. Lieber Peter, natürlich sind die Schwierigkeiten der Untergangsperiode leichter zu ignorieren, da man immerzu untergehend an diese gewöhnt ist. Immerzu überzugehen macht die sehenswertesten Neurosen, wie man aus der Sexualpathologie weiß, dieser interessanten Wissenschaft. Drittens werden bestimmte lange anhaltende Übergänge von den Beteiligten nicht mehr als Untergänge erkannt. Viertens ist es angenehmer, seine Schlechter als seine Familie untergehen zu sehen, wiewohl die besten Schlechter aus der Familie kommen, wie das deutsche Exempel zu lehren beginnt. Natürlich ist der Platz unbedeutend und die Zeit der Verwirrung von historisch geringem Gewicht, außer dass wir in dieser Zeit leben und leider nicht in den Perspektiven, die man haben wird. Bin ich Kant? Ich bin sehr entzückt, dass du arbeitest. Die Tasso-Fassung tät mich sehr interessieren, wenn du sie kurze Zeit aus der Hand geben willst. Der Aristophanes kann, glaube ich, Spaß machen. Ich finde, das ist eine wirklich benutzbare Struktur für sowas wie ein Musical. Aus welchen Gründen immer kann der Pavel Hund gut beim Fernsehen verkaufen. Er hat es meiner Firma weggenommen, weil die ja sowieso schon Geld bezahlt haben und im Moment nicht produzieren. Oppenheimer geht bedächtig voran. Ich will im August die Fernsehfassung, Ende des Jahres das Stück fertig haben. Ein Mann namens Donat hat dich vor einiger Zeit in der Zeitschrift Das Schönste als Genie gefeiert. Und er tut das in seiner Hund-Vorbesprechung mit mir jetzt auch. Das muss ein begabter Mensch sein. Grüß die Anna schön, herzlichst, dein Heiner. 26. Februar 1962. Lieber Heiner, es ist wahr, dass wer zuletzt lacht, nicht immer am besten lacht. Was sind 2, 3 Kicherer auf dem Totenbett gegen ein in Fröhlichkeit durchsumpftes Leben? Aber natürlich ist die Perspektive, von der ich rede, eine kurze, wie bei Serlio, und keine von 36 Gassen. Ich könnte dir Possen erzählen, wenn ich könnte. Die Sorgen haben noch nicht begonnen, jetzt sind erst Tell-Sorgen, die ausnahmsweise mal nicht meine Sorgen sind. Es geht natürlich nicht darum, dass dieses miese Stück einfach die Geschichte einer Konterrevolution ist, sondern darum, dass es nicht zum Leitartikel des vorgestrigen ND passt. Der arme Chef, Wolfgang Langhoff, nach Tell hat er Sorgen auf dem Plan, nach Sorgen Frieden. Letztern kannst du bei Pavel lesen, ich habe kein Musical davon gemacht, sondern ein ernstes und schönes Drama. Man muss das mal klarstellen, dass es keinen besseren Komödienschreiber gibt als den Aristophanes. Nicht mal den Shakespeare. Es weiß nur keiner, weil diese Dichter immer nur verkortnert, verhellbergt oder vermeckort vorgeführt wird. Ich wünschte, ich hätte noch mehr Zeit gehabt, noch mehr Poesie zu machen. Und ich habe ein schlechtes Gewissen, weil ich den onanierenden Perser Datis gestrichen habe. Ich will dieses Jahr kein Stück mehr anfangen. Ich will meine 3 Stücke, Müller, Sorgen, Tasso, schlussredigieren, mal eine Zeit ausruhen, mich dem Suff und der Lyrik ergeben. Liebende Umarmung an Lore, schreib mir mal die Oppenheimer-Fabel. Schönste Grüße, Peter. 7. April 1962. Lieber Peter, ich frag mich, an welcher Sauerei es liegt, dass Hund den Leuten gefällt. Die bisherige Presse ist fast hymnisch und ich hoffe zuversichtlich, dass mich wenigstens einige der ärgsten Mistblätter anpissen. Sonst muss ich noch selber Leserbriefe schreiben. Dabei ist die gespielte Bühnenfassung viel schärfer als die Fassung, die du kennst. Und dabei hat die Aufführung, die Fabel und die Beweisführung des Stückes deutlich, wenn auch nicht mit besonderer Schönheit, erzählt. Die Inszenierung von Everding war straff, sauber und hat ein gutes Tempo, mehr nicht. Detailschönheiten gab es so gut wie keine. Deine Arbeit an dem Aristophanes habe ich sehr bewundert, aber ich glaube nicht, dass das ohne Musik und Tanz einen Abend unterhalten kann. Ich meine nicht den amerikanischen Dreck, wenn ich von Musical geredet habe. Es ist auch richtig, dass die Bearbeitungen, wenigstens die mir bekannten, Leichenbegatterei sind. Aber die Allegorienfabel bleibt dünn und die Allegorie auch beim Aristophanes eine mindere Gattung. Die blendenden pornografischen Partien wird man dir wegstreichen und ich weiß nicht, was dann noch tragen soll, wenn nicht die große Revue. Ich hoffe, ich täusche mich. Lass von dir hören. Herzlichst, Heiner. 28. Mai 62, lieber Heiner. Das Wetter hier liegt seit Monaten in den letzten Zügen und die Zirkulation meiner Säfte ist ähnlich der Zirkulation unserer Waren aufs äußerste Minimum zusammengeschrumpft. Es ist nur mit Anspannung meiner heroischen Energie, dass ich trotzdem fast jeden Tag meine 20 oder 30 Versel niederschreibe. Und den Fall eines vorherigen Zusammenbruchs ausgenommen, imstande sein werde, dir gegen Ende nächsten Monats jene göttliche Komödie Moritz Tasso, dieses erste unsterbliche Werk der neueren Deutschen, diesen Faust des Sozialismus, ins lasterhafte Haus zu schicken. Schönste Grüße, Peter. München, 9. April 1964. Lieber Peter, Oppenheimer ist fertig und es beginnt die eigentliche Kunst des Märkteeroberns. Um das Recht der ersten Nacht kämpfen der Everding und der Piscator und die Jungfrau möchte die beiden dazu bringen, dass sie es zusammen machen, was ihnen aber nicht so liegt, wie sie beteuern. Sie sollen sich das aber angewöhnen, finde ich, weil das für alle sichtbar einen Genusswert der Dame dokumentiert. Ich denke, ich muss nicht nach Arbeiten über die Zeit des Verfalls unserer Lehre fragen. Es gibt sie wohl nicht, oder? Gibt es wenigstens eine Sammlung der Parteidokumente von 1930 bis 1956, sagen wir? Ich will das in Berlin eruieren, wenn ich im Mai zu Besuch komme. Meine Nachfragen haben ergeben, dass es möglich ist, mir eine Aufenthaltsgenehmigung zu erteilen. Das BE wird mir eine Einladung schicken und eine Aufenthaltsgenehmigung beantragen. Wenn ich die bekomme, würde ich den ganzen Monat Mai in Berlin-West sein. Ich nehme dann nämlich für 4 Wochen den Auftrag an, anderen Leuten das Stückeschreiben zu erklären, was die Firma Ford gern von mir will und bezahlt. Was sind deine Pläne für Mai? Arbeite schön und grüß die Anna. Herzlichst, dein Heiner. Berlin, 14. Juni 1964. Lieber Heiner, es ist merkwürdig, dass du immer Stücke nach Dokumenten machst. Die einzig informativen Dokumente aus früheren Zeiten sind, wenn ich überhaupt lesen kann, Stücke. Ich gratuliere zum Oppenheimer-Erfolg und ich prophezeie, es wird einer und es wird einer aufgrund eines Irrtums. Nämlich bin ich sicher, dass sich die Publikumme der Welt mit Robert Oppenheimer identifizieren werden als mit einem, der das Gute will, wie Sie, der nichts dafür tut, wie Sie, und der so schrecklich hart damit bestraft wird, dass man ihm gleich Ihnen nicht gestattet, Amerika zu regieren. Das ist nicht boshaft, jedenfalls nicht gegen dich. Alle großen Erfolge beruhen auf Missverständnissen. Sorgen um die Macht war ein großer Erfolg, weil das Publikum annahm, es sei ein Stück gegen Ulbricht. Und wenn du das nächste Mal herzukommen versprichst, lass es keine Prahlerei sein. Herzlichst, dein Peter. München, 20. August 64, lieber Peter, ich fahre jetzt am 2.5. wieder zu den Westberliner Ultras, um die Proben bei Piscator auf den Topf zu setzen. Es scheint, dass es auch fernerhin die Möglichkeit eines Visums für mich nicht gibt. Und so werde ich dich und die Anna nicht besuchen können. Was ist mit deinen Friedensbesuchen? Es reisen alle möglichen Leute herum, deren Loyalität weniger hart geprüft ist als deine. Oppenheimer scheint sich nach deiner Prophezeiung als ein gut gehendes Geschäft zu erweisen. Ich freue mich, dass das Piccolo Teatro und in Paris Villard das Stück machen wollen. In Mailand gibt es die Möglichkeit zu einer optimalen Aufführung, die in hiesigem Lande derzeit nicht herstellbar ist. Schreib mir, falls du doch nach München kommst, und grüß die Anna. Herzlichst, dein Heiner. 18. Oktober 64, liebster Heiner, nach allem, was man liest und hört, bist du jetzt ein Mann des Tages. Dazu beglückwünsche und dafür lobe ich dich sehr. Ein Hit alle 10 Jahre macht die Dichter fett und fleißig. Grüß deine lieben Weiber und sei gegrüßt von der Anna und mir und vielleicht sehen wir uns das nächste Mal hierorts zur Oppenheimer Premiere. Herzlichst, der Peter. November 64, lieber Peter, der Oppenheimer macht mich nicht fett und nicht fleißig, er macht Geld. Und in meinem Hirn krabbelt es herum wie in einem blöden Ameisenhaufen. Die kleinen Gedankenstücke, die ich herstelle, werden von den Ameisen sofort zersägt und in alle 4 Winde getragen. Wenn ich von den Vertretersitzungen zurückkomme, liegen ein paar stinkende Knochenreste herum und ich schwöre, dass mich kein Vertreter mehr zu sehen kriegt und ich fahre dann doch nach Frankfurt und lasse mir ein Fliegerdenkmal oder sonst was Spitziges als Fernsehpreis in die Hand drücken und labere und fahre nach Paris und ärgere mich mit dem Villard herum, der von Kunst redet und seine Prozente meint, und denke an die Ameisen, die schon gar nichts mehr zum Zersägen haben. Natürlich hätte ich ein verflucht kritisches Stück über Oppenheimer schreiben müssen, der weinerliche Humanist, der in den entscheidenden Phasen immer umfällt und dann wieder weint und nie begreift, um was es wirklich geht und seiner Zerstörung noch zustimmt, wie die Kleist'schen Helden, allerdings traurig verstimmt. Wer hätte das verstanden? Welche Wirkung hätte ein solches Stück gehabt? Bei wem? Die Leute, für die wir schreiben, die gibt es nicht. Das lehrt mich die Betrachtung dieser zum Himmel stinkenden Welt täglich. Die Inszenierungen benutzen ja das kritische Material nicht einmal, das ich ihnen anbiete, oder nur ganz dosiert, wenn man mit dem Knüppel dahinter steht. Ich hoffe auf Strehler, der die modellhaften und die epischen Züge des Stückes herausarbeiten will, höre ich. Wann bist du in Wien? Wie sind die Chancen, dich zu sehen? Grüß die Anna und schreib, was du machst. Ich mache ein Stück über Adolf Hitler, ein historisches Drama im großen Stil. Herzlich, dein Heiner. 15. November 64. Liebster Heiner, ich höre dich da traurig verstimmt deiner Zerstörung zustimmen. Du hast hierzu natürlich überhaupt kein Recht. Es ist, wie man es immer nimmt, schlimm, einen Stoff behandelt zu haben und zu wissen, dass man Wesentliches nicht gesagt hat. Das Publikum, das aus Schweinen besteht, ist keine Entschuldigung. Schweine haben an sich, dass sie nicht nur Schweinefutter fressen, sie fressen bekanntlich auch Perlen. Andererseits solltest du es Tellheim überlassen, in so grämlichem Ton von Geld zu reden, das man dir gibt. Geld ist Freiheit. Und Freiheit ist sehr amüsant zu haben, wenn man was will. Die Schweine haben dich reichlich bevorschusst, in der Hoffnung, auf lange Zeit hinaus von dir mit Trebern beliefert zu werden. Dieses Abkommen, das du nicht unterschrieben hast, solltest du nicht halten. Ein Stück über Hitler. Das ist so simpel, dass es schon frech ist. Jeder sieht, dass das gut gehen muss, aber ich habe keine Ahnung, wie man es macht. Die furchtbare Konkurrenz des Uy, Arthur Uy von Brecht, kann man eigentlich nur umgehen, wenn man statt einer Historie ein richtiges Drama schreibt, resultierend aus einem einzigen Widerspruch. Und ich finde keinen Widerspruch an oder in diesem Hitler. Er war ein Schurke, hatte das Pech zu verlieren. In Wien sind wir vom 1. bis 5. Dezember. Wir würden dich schrecklich gerne sehen. Schönstens, dein Peter. 22. Juli 67, liebster Peter, ich höre, es geht dir nicht gut. Wie soll's uns gut gehen, wenn der Dreckhaufen vor dem Fenster täglich größer wird und sein Gestank penetranter? Du hast deine berühmten Flügel, dem Gestank zu entgehen, und wenn du immer höher hinauf musst, so will ich dir wenigstens fernerhin nicht vorschlagen, lieber die Abbordgruben zu drainieren, was den besten Mann auf die Dauer kaputt macht, es sei denn, er hätte einen Fluss zu dirigieren wie der Herkules. Es gibt viel zu bereden und ich überlege, wo man das ausgiebig tun könnte. Was hältst du von Prag? Hättet ihr Lust, dort eine Woche zu verbringen und wann? Wir sind die Ferien über auf dem Lande in der Mühle. Ich arbeite an Bruder Eichmann und bearbeite die Soldaten. Und wir könnten uns jeden Tag nach Prag aufmachen, wenn ihr uns dazu auffordert. Du weißt, wir wären gerne im Mai oder Juni nach Berlin gekommen, aber ich bekam kein Visum. Vermutlich, weil man erfahren hat, dass ich im Auftrag der chinesischen Genossen die Margarete von E. im Kabelwerk Oberspree vorlesen sollte. Grüß die Anna und sei umarmt von deinem alten Heiner. Berlin, 22. Oktober 1967. Ich, lieber Heiner, bin nicht nach Prag gefahren, weil ich infolge von Unwissenheit, Unkenntnis, Faulheit, Schlamperei und schlecht bezahlter Unverschämtheit erstens des Schriftstellerverbandes und zweitens des Außenministeriums leider nicht im Besitz eines Ausreisepapiers war. Ich wollte, ich könnte sagen, dass man mich verfolgt hat. Aber ich bin leider nur in dem gleichen Maße verfolgt worden, in dem unsere Behörden jeden einzelnen Bürger und jede einzelne sinnvolle Handlung verfolgen. Man hat es mir verschlampt. Man hat es mir verschlampt und zwar nicht einmal, sondern zweimal. Hat mich 3 volle Tage gekostet und die Idioten nicht mal einen kurzen Gedanken. Zürne mir nicht, wenn ich dir sage, dass ein ankonditionierter Ekel mich daran hindert, das Unternehmen zu einem späteren Zeitpunkt zu wiederholen. Ich vermute, dass mein Visum inzwischen fertig ist. Aber es gibt Demütigungen, denen man sich nicht zum anderen Mal aussetzt. Man kann diese Welt ertragen, während man über sie schreibt. Den Rest der Zeit muss man schön zu Hause bleiben. Herzlichst und stets dein Peter. 3. November 1967. Lieber Peter, ich saß der verhinderten Reise wegen, wo ich nicht sitzen wollte, zwischen 2 verschiedenen Arbeiten, die mich trostlos anstarrten, denn es gelingt mir fast nie, den stacheligen Weg zu einer neuen Arbeit ohne Golgatha zu durchwatscheln. Meine Depressionen zu diesen Zeiten verlaufen exakt so, wie es in den psychopathologischen Lehrbüchern steht, nur dass ich mir äußere Gründe liefern kann, an die ich allerdings nicht glaube. Ich bin davon überzeugt, nie mehr einen Satz schreiben zu können, öffne keine Briefe und fürchte mich vor dem Telefon, das ich aber funktionieren lasse. Zu Entschlüssen oder Tätigkeiten außerstande bin ich auf einige Automatismen reduziert, eine Sorte von mechanischem Lesen und äußerst klebrigem Denken. Ich lese da gerne Flottenkalender, aber ich würde auch zum Exempel Strittmatter lesen, wenn er mir in die Hand käme. Die Schwierigkeit ist, ich weiß nicht, ob ich den Roman mache, was mir am leichtesten fallen würde, oder Eichmann. Das hätte ich gerne von dir gehört. Und woher nehmen die Leute das Recht, 2 Gehirne nicht miteinander korrespondieren zu lassen, wenn es nur 5 gibt? Pavel will mir Amphitryon schicken, sobald er Exemplare hat. Ich lasse dir die Komödie und die Soldaten schicken. Mein Neid auf deine Arbeitslust ist gallengelb. Küss die Anna und sei umarmt von deinem alten Kipp. Schreib mal. 12. November 1967. Lieber Heiner, glaube nur nicht, es ginge nur dir schlecht. Thomas Mann schrieb dem Heinrich, dass ihm in seinem Leben nie mehr etwas einfallen könne. Das war etwa 1908. Und der habe den Hoffmannsthal getroffen, dem auch nichts mehr einfalle. Schmeichelhafterweise setzte er hinzu, die, denen nichts einfällt, seien die Begabtesten. Ohne die Eichmann-Story sehr gut zu kennen, glaube ich nicht an die Tauglichkeit dieser Person fürs Drama. Er ist wie Hitler langweilig dadurch, dass er gar kein bisschen Recht hat. Und er ist noch langweiliger als Hitler dadurch, dass er ein langweiligerer Mann ist als der. Ich sehe ja ein, ohne es auch zu glauben. Wenn mir jemand erzählt, es sei die Pflicht der Kunst, in einer langweiligen Welt langweilig zu sein. Aber gesetzt es wäre die Pflicht der Kunst, so ist es sicherlich nicht die des Theaters. Streitende Gedanken kann man sicher ebenso gut vorführen wie streitende Heere. Ich meine aber, dass jedes von beiden ohne das andere von wenig Wert ist. Ein Gedankenschlachtfeld ist amüsant, wenn es dort außer um die Wahrheit auch um die Macht geht. Jede Kampfaktion taugt nur, wenn es außer um die Macht auch um die Wahrheit geht. Nicht um die Wahrheit geht es bei Eichmann, diesem vom Weltgeist Verlassenen. So viel und genug. Es ist eine blödsinnige Idee, Briefe, die neueste Literatur betreffend, zu verfassen. Lass es dir gut gehen. Immer dein Peter. 3. April 68. Lieber Peter, ich habe 2 Füße in Asien gehabt und die Strafe ist, dass ich mich seit 2 Wochen schinde, wenigstens einen halben Fuß wieder in das verfluchte Stück zu kriegen. Asiatische Geduld. Asiatische Weisheit, ich habe sie nie bewundert, aber ich finde sie zum Speien, seit ich sie in Funktion gesehen. Ich war auf stinkende Armut gefasst, natürlich, aber auch auf Empörung. Es gibt gerade von Armut, die nicht Empörung, sondern Religion, Geduld und Weisheit produzieren. Das ist obszön. Ich sah Städte, die nässende Schweren waren, und ihre Bewohner, schien mir, fühlten sich nicht krank. Das Brenneisen der Revolution, das sie heilen könnte, kann es heilen, ohne als Mittel verstanden zu sein? Wie andererseits kann die Unwissenheit ohne Revolution beseitigt werden? Ist das der Ansatz des sogenannten Stalinismus, die Diktatur der Reformer gegen den Willen der zu Reformierenden? Wird der bequeme Weg der Gewalt ohne Gegengewalt je verlassen? In Toulouse war ich 8 Tage zu den letzten Hundproben. Es machte Spaß und sie stellten die beste Vorstellung des Stückes her, die ich je sah. Lustige, gescheite Leute, mit denen man reden will und wo es einen Sinn hat, miteinander zu sprechen. Ich merke, dass ich einen trainierten Theaterapparat brauche, meine Stücke fertig zu machen. Davon abgesehen, dass ich mich mit Neuerungen plage, die ich nicht auf einem Blatt Papier ausprobieren kann, sehe ich mich beim Arbeiten auf der Szene die tiefe Unlust gedämpft, die mir das Herstellen von Literatur macht, infolge seiner Nutzlosigkeit. Das Widerwärtige am Schreiben ist ja doch, dass sich ein Produkt gegen alle Anstrengungen immer wieder zu einer Sorte von Literatur auswächst. Es war schön, dich zu sehen, aber zu wenig Zeit, ohne Masken zu reden. Grüß die Anna, sei umarmt von deinem Heiner. 15. Dezember 68. Lieber Heiner, mit Entsetzen sehe ich, wie sehr du mich moralisch in Verzug gebracht hast. Ich bin immer noch damit beschäftigt, das Problem zu lösen, wie man eine Revolution macht, die geht. Und dabei doch einen leidlichen Kreislauf behält. Zurzeit gelingt es mir nicht schlecht. Ich schreibe nicht viel weniger, als ich schreiben würde, wenn ich Lust dazu hätte. Und mein neues Heim gefällt mir gut, ist unhygienisch, aber sehr prunkvoll. Wer kann, soll mich besuchen. Die Anna küsst dich. Herzlich, der Peter. 24. August 69. Liebster Peter, ich habe wieder 2 äußerst freudige Nachrichten für euch. Einmal ist der kleine Moritz zur Welt gezwungen, dessen Schönheit dem Menschengeschlechte einen neuen Paris verspricht. Das andere Mal, die neuere Wissenschaft der Strukturanalyse hat erbracht, dass sämtliche Artikel der Peking-Rundschau von einem Verfasser stammen, nämlich von Brezhnev. Brezhnev seinerseits ist eine Erfindung von Herbert Marcuse, wie seine Arbeiten über SU leicht zu entnehmen. Und Marcuse erfand ihn im Auftrage von CIA. Ja, gut. Wie kürzlich Matthias in einem Artikel bewies, der im Fränkischen Kreis erschien und somit zur allgemeinen Kenntnis gelangte. Ich bin gespannt, wer ND verfasst. Ich vermute ebenfalls Brezhnev. Möglicherweise ist Brezhnev einfach ein Computer, der sich im Nachlass von Stalin fand und im ersten Trubel unbeachtet blieb. Unklar nur, wie er in den Besitz von M gelangt ist. Kann ihn Khrushchev in Wien Kennedy als Geschenk überreicht haben? Das würde erklären, warum CIA die Kennedys ermorden ließ. Jedenfalls, du siehst, die Grenzkämpfe China-SU sowie die gegenseitigen Teilmobilmachungen sind literarischer Natur und belegen abermals, was wir tief im Herzen tragen, was bleibt, stiften die Dichter. In Liebe, dein Heiner. Berlin, 16. April 1970. Lieber Heiner, Heinrich IV. Wird dir nicht gefallen. Er ist sehr staatsfromm. Was soll ich denn machen? Ich bin nun einmal zum Hofpoeten geboren. Gruß und Kuss von Peter. 17. Juni 1970. Liebster Peter, ich habe die letzten Monate viel Zeit in das Theater gegeben und wenigstens eine Verbesserung der Aufführungsqualität und eine Stabilisierung in der Arbeit erreicht. Das ist nicht viel, aber eine Ausgangsposition für eingeleitete Veränderungen. Beeindruckt hat mich die neuere Dramenproduktion, die gedanklich hinter den Marx zurückfällt, wenn es Gedanken gibt, und technisch hinter den Shakespeare, von Büchner und Brecht nicht zu reden. Wenn dabei ein neuer Naturalismus herauskommt, wie bei Bond und bei Bauer, ist noch von Glück zu reden. Neu ist eine gewisse Verachtung der Leistung und eine Verlagerung auf den privaten Spaß der Gruppenarbeit. Das hat ja ein progressives Moment in sich und wäre in einer kommunistischen Gesellschaft ein denkbarer Theaterzweck. Aber das Produkt eignet sich halt weniger zum Verkaufen. Der aufgeschlossen kunstliebende Bourgeois, für den die Revolution seit je in den Kunstmitteln vor sich geht, ist begeistert. Er hat die kommodste Revolution in der kommodesten Form. Endlich mal wieder Theater. Die besten Wünsche der Anna sei umarmt von deinem Heiner. 13. Oktober 71, lieber Heiner, wir waren, als du da warst, fort. Wir waren 4 Monate auf dem Land, wo ich schöne Opern gedichtet habe, aus Omphale und aus Vögel. Leider will unser Schlossprojekt nicht klappen, aber vom Bedürfnis her, und Kant sagt, darauf kommt's an, sind wir hervorragende Schlossbewohner. Die Anna ist fein und gesund, mit mächtig wirkenden Leukozyten. Es sieht fast aus, als sei ihre Sache eine reine Tablettenallergie und also bei Weglassung ganz unbedrohlich. Der Dings da gäb's, komm halt mal wieder. Wir könnten uns auch in Peking treffen. Aber ich höre, die Antiquitätenlage ist da auch nicht mehr, was sie mal war. Alles Wahre, Gute, Schöne. Peter. 23. Februar 1973. Lieber Peter, ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist. Mir war nach unserem Wiedersehen wohl und ich habe große Lust, unsere Gespräche fortzusetzen, die auch Sondierungen waren, zu erfahren, was mit dem anderen passiert sei in den vergangenen Jahren. Ich kann nur sagen, du bist mir rätselhafterweise vertraut geblieben, Neugier und Wohlwollen erzeugend. Sogar die Streitlust bewegt sich auf freundschaftlichem Grunde. Wie gegensätzlich sich manche Ansichten ausgebildet haben, von der Arbeit noch nicht zu reden, ich fühlte mich zu Hause und vergnügt. Was die Arbeit angeht, so weißt du ja, dass ich seit langem mit der schönen Literatur auf gespanntem bis abgehacktem Fuße umgehe, während du die Dame immer meisterlicher schwenkst. Wenn Tanzmeister und Hinker über Fortbewegungsarten reden, brauchen sie Geduld. Ich verstand ganz gut, warum du diesen Weg gegangen bist und ich jenen. Als der Bayerl kam, war mir das nicht recht. Im Nachhinein, er hat uns vielleicht gehindert, uns zu viel zuzumuten. Natürlich hat er uns auch bestohlen. Sei gegrüßt und grüße die Anna sehr herzlich, Heiner. 12. Dezember 76. Lieber Peter, bist du so lieb und schickst mir den Weltbühnenaufsatz, der mir nur in Auszügen zu Gesicht kam? Stecke tief in Arbeit und Schnee, dein Heiner. Berlin, 3. Januar 77, auf einer Postkarte geschrieben. Lieber Heiner, sorry, die Weltbühne ist ganz weg und längst auf dem Schwarzmarkt. Aber das Ding stand in der Frankfurter Rundschau. Schön, 77, Peter. 21. Januar 77. Ich habe den Scherzartikel jetzt bekommen und denke, dieser Knallfrosch kann es nicht sein, der alle so aufbringt. Man liest an Silvester immer wieder, dass sich Kinder ihr Gesicht an dergleichen Sachen beschädigen. Sie haben dann aber meist unsachgemäß zur unrechten Zeit am unrechten Ort damit gezündelt. Geschlossene Räume. Das muss wohl passiert sein, denn du wolltest wohl kaum verlautbaren, dass Leuten das Dichten verboten werden soll, wenn deren Gedanken der Obrigkeit oder gar dir nicht gefallen. Und du wolltest wohl auch nicht sagen, dass aus dem Lande gewiesen werden müsse, wer abweichende Meinungen vorträgt. Die Abweichung könnte doch trotz allem auch dir nochmal passieren. Ach Peter, man äußert sich nicht zu persönlichen Feinden und besonders nicht, wenn denen gerade Böses angetan wird. Angelsburg, 23. April 77. Lieber Peter, es kann auch unter Freunden Punkte geben, wo man den anderen nicht versteht. Da soll man nicht gerade stehen bleiben. Ich hoffe, es geht dir und der Anna gut. Herzlich, dein Heiner. Berlin, 10. Mai 77. Wieder eine Postkarte. Ist was? P. Punkt. Berlin, 3. Februar 1978. Lieber Heiner, dass dir das Gedichteschreiben keine Anstrengung abverlangt, hättest du vielleicht verschweigen sollen. So schlecht sind sie ja nun auch wieder nicht. Sind natürlich keine Gedichte, sind Bagatellen. Immerhin, das ist ein Genre. Und wenn die Editionsform nicht zu sehr großen Anspruch erhöbe, könnten sie durchaus eine Weile lang unterhalten. Wolfgang Kohlhaase sagt, er hat mit dir in Finnland Fußball gespielt. Ich frage mich, ob es irgendeine Sache gibt, die du nicht tun würdest, um das Arbeiten zu vermeiden. Ich bin wie immer fleißig, leide wie immer am Winter und erfreue mich der Freuden, welche das Dasein wie immer spendet. Gruß von Anna und an Pia, stets dein Peter. Dem folgenden letzten Brief Kipphardts an Hax war ein Telefongespräch vorausgegangen. Laut einer Mitteilung an den Herausgeber Uwe Naumann sagte Hax: Kipphardt rief mich an und lud sich, wie es seine Gewohnheit war, bei uns ein. Und ich lud ihn aber aus und sagte, ich hätte seine ewigen Verrätereien satt. Seine Entgegnung erhielt ich anschließend schriftlich. Angelsburg, 16. März 1980. Lieber Peter, anliegend eine Kopie des einzigen Briefes, den ich an André Müller geschrieben habe. Auch ein Gespräch mit ihm hat es in den letzten Jahren nicht gegeben. Da muss ein Hauch von Paranoia durch die Schönhauser Allee wehen. Es scheint, du brauchst Lobhudler, keine Freunde. Somit adieu. Heiner.